they started abusing, like using the racial abuses, like you black Indians, like that stuff. So it's end up with the like racial attack. Srinas Vendatam hat Angst um sein Leben und um seine Freunde. Srinas linkes Auge ist noch immer blutunterlaufen, sein Gesicht geschwollen. Vor 2 Wochen hatte eine Gruppe Jugendlicher den 25-jährigen Architekturstudenten aus Neu-Delhi nachts auf einem S-Bahnhof im Westen von Melbourne angepöbelt, ausgeraubt und verprügelt. Einfach so. Jetzt traut sich Srinas nicht mehr vor die Tür, denn er glaubt, er sei nur angegriffen worden, weil er Inder ist. We want safe Victoria. We don't want any crimes on racism or any crimes on students. Wir sollten sicher sein hier in Victoria und nicht die Opfer von Rassisten oder Kriminellen. Allein in diesem Jahr hat es in Melbourne mehr als 100 Überfälle auf indische Kommilitonen gegeben. Wir sollten uns hier aber genauso sicher fühlen können wie zu Hause in Indien. We should be feeling like just like in India, like back in home. We should feel safe. Es gibt 90.000 indische Studenten in Australien. 45.000 sind an Hochschulen in und um Melbourne eingeschrieben. Die meisten besuchen Unis in der City. Die Mieten in der Innenstadt aber können sie sich nicht leisten. Damit es für ein WG-Zimmer irgendwo am Stadtrand reicht, müssen viele der Studenten nachts arbeiten. Knochenjobs an Tankstellen, in Restaurants oder in rund um die Uhr geöffneten Supermärkten. Der Nachhauseweg ist lang, einsam und gefährlich. Für Melbournes Polizeichef Simon Overland haben die Übergriffe auf indische Studenten nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit dem hässlichen Alltag in den Vororten einer 4-Millionen-Stadt. What we have seen is that robberies are now happening more directed against people in the street. Es gibt generell mehr Überfälle auf den Straßen und die indischen Studenten sind ein leichtes Ziel. Sie tragen Laptops, Mobiltelefone, iPods und Bargeld bei sich. Sie sind oft allein unterwegs und dadurch schutzlos. Directed against people who are wandering around with laptop computers, mobile phones, iPods, cash. If they're alone, they're vulnerable. Gaststudenten aus dem Ausland sind für australische Universitäten jährlich 6,5 Milliarden Euro wert. Doch die Bilder krankenhausreif geprügelter indischer Studenten sind weltweit ein PR-Desaster. Der gute Ruf der einheimischen Unis und die Zukunft der australischen Bildungsindustrie stehen auf dem Spiel. Bei Vermittlungsagenturen in Indien sind die Anfragen nach Studienplätzen in Australien bereits um die Hälfte zurückgegangen. Well, there is a lot of anxiety, a lot of worry. People are actually asking questions. Are they going to have problems? Viele Studenten sind eingeschüchtert und fragen sich, ob sie vielleicht nicht auch Probleme haben könnten, gesteht Frank Wozni vom Australischen Universitätsverband. Es werden künftig viel weniger Gaststudenten zu uns kommen, wenn wir nicht schnell dafür sorgen, dass sie sich sicher fühlen, besser untergebracht sind und sich ohne Bedenken frei bewegen können. There would be a drop in students, unless the safety and security issues, including housing, travel concessions, were immediately addressed. Melbournes Polizei hat jetzt mehr Nachtstreifen in S-Bahnen, Bussen und auf Bahnhöfen versprochen. Wohnanlagen mit überwiegend indischen Studenten werden patrouilliert. Zu wenig und zu spät, glaubt Jayasankar Bhagyapalli. Wie viele seiner Freunde hat er genug? Nach nur 4 Monaten an der Uni Melbourne packt der 24-jährige Informatikstudent aus Mumbai seine Koffer. Yes, I am going. My parents doesn't want me to stay here. They're really concerned about me. Ich gehe nach Indien zurück. Meine Eltern machen sich Sorgen. Sie wollen nicht, dass ich eine Minute länger bleibe. Wenn indische Studenten in Australien nicht sicher sind, dann werden in Zukunft auch keine mehr hierher kommen. If this continues to happen, you know, people from India really stops coming here. Mehr als 200.000 Einwanderer indischer Abstammung leben in Australien. Sie gelten als eine der am besten integrierten Volksgruppen in Australiens multikultureller Gesellschaft. Probleme hat es nie gegeben. Doch wenn weiter tausende indische Gaststudenten fast täglich auf die Straße gehen und mehr Polizeischutz fordern, wird das die Universitäten im Auslandsstudienmekka Australien bald teuer zu stehen kommen.